Leute, da sind wir wieder mit kleiner Verspätung, aber wir lassen euch natürlich nicht im Stich. Niemals. Niemals. Es gab einige Unannehmlichkeiten, deswegen kommen wir heute mal 2 Tage später. Ja. Aber wir sind da. Müssen wir heiß diskutieren, wie wir das angehen. Ja. Aber ich habe auch gedacht schon, wir sind wie Charles de Gaulle im Zweiten Weltkrieg, der seinen Podcast, seinen Mensa-Podcast auch durchgezogen hat, obwohl Frankreich besetzt war. Oder? So war es doch. Die Referenz habe ich jetzt nicht verstanden. Nicht? Aber. Ja, also, nee, okay. Ich dachte, der hat was immer, hat Charles de Gaulle durchgezogen? Der hat so ein BBC, kein Podcast. Der hat immer die Leute bei Laune gehalten. Bei Laune gehalten, also, mit Stimmungs... Nicht mit dem Mensa-Podcast natürlich, also, ne, das war's. Okay. Ja, und an der Laune halten ist ein gutes Stichwort, weil wir konnten diese Woche natürlich nicht in die Mensa gehen. Und deswegen haben wir gedacht, um uns bei Laune zu halten, machen wir heute die Folge, die 5 besten Mensa-Essen zum daheim nachkochen. Weil man will natürlich, auch wenn man das Social-Event Mensa nicht mehr genießen kann, will man natürlich das Essen haben. Richtig. Ja, danke. Ja. Aber bevor wir zu den 5 besten Nachkochessen kommen, wie immer, reden wir kurz über die Woche. Rückblick. Den Rückblick. Die sehr kurze Woche. Die Mensa hatte nur am Montag auf. Ja, und es fühlt sich an, als wäre das vor 2 Wochen oder so. Also nicht, dass diese Woche war, seitdem die zu hat. Ja, da sieht man mal, wie schnell man, wie schnell. Zeit ist sowieso eine Illusion, habe ich gelernt. Ja, ich glaube, gerade so tolle Arte-Dokus, dafür hat man dann auch mal Zeit, so Arte-Dokus zu gucken, dann habe ich ganz neue Ansichten bekommen. Für die Zeit, deshalb fühlt sich so lang an auch. Ja, mein Tipp, die Arte-Doku zur Zeit, die ist echt gut. Ja, mal gucken. Ja. Ich glaube, das Beste, was wir machen konnten am Montag, war nochmal in die Mensa gehen. Das Risiko auf jeden Fall, ja. Im Kauf, man wusste nicht, hat sie noch offen. Ich habe mich eh gewundert, dass es hieß, dass sie offen ist. Ich hatte es gewundert, dass es am Montag noch war. Es war auch ein sehr weirder Mensa-Gang. Also es war super weird. Es war super wenig los, gar nichts quasi. Also von Schlange weit und weit keine und Spur, keine, muss man sich keine Dann Sorgen nur ein Essen. Es gab nur Essen 2 dann quasi. Ja, oder eins. Eins. Aber nur das Mango-Linsen-Curry mit. Ja. Was ein super letztes Essen war, aber ja, auch traurig. Die Mettenblätter. Ne? Dann ist mal hochgekommen von der Essensschlange und die Essensausgabe war schon mal nur beim Tagesgericht. Ja. Man hat quasi nicht bei Essen 1, 2 geholt, sondern am Tagesgericht. Ja. Und dann hat man schon gesehen, dass in der Mensa die Tische so ganz weit auseinandergeschoben waren. Und noch kaum Leute da. Ja, es war super weird. Ja. Aber es war auch angenehm. Also ich dachte mir so, wenn es jeden Tag vom Lärmpegel war es super geil. Wir saßen draußen, also ich meine. Ja, aber so drin. Da hätte man sich auch drin hingucken können, wenn nicht so geiles Wetter gewesen wäre. Weil sonst finde ich diesen großen Raum ist halt immer viel zu laut. Katastrophal. Ja. Und ich meine, dass das Essen auch quasi ausging. Ein paar Leute haben nichts. Ja, ja, ja. Nach uns hieß es dann so, 5 nach uns oder so, hieß es dann, okay, ab hier ist vorbei. Dann, ja. Wir waren ja nicht so spät dran. Ja. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich durch einen glücklichen Zufall der Mensch war, der das letzte Mensa-Essen hat. Nein, das letzte Mensa-Essen 2020. Nee, 2020 will ich nicht sagen, aber ich würde mal sagen, für diesen Monat. Weil ich habe mir nämlich noch was weggetubbert, weißt? Ich habe ja dein Essen weggetubbert. Stimmt. Glücklicherweise hatte Andi sich nämlich 2-mal dieses Essen geholt, weil noch jemand gekommen ist, der vielleicht auch was essen wollte, hat dann aber nichts gegessen. Ja. Und ich hatte natürlich, hatte eine Tupper dabei, weil ich eigentlich wollte ich das Kartoffelgulasch gab es dann noch, französisches Kartoffel. Das wollte ich eigentlich wegtubern, dann gab es es nicht mehr. Dann standen plötzlich 2 von diesen Curries da auf dem Tisch und ich habe gedacht, ja, perfekt, das tubere ich mir weg. Ja. Das heißt, ich habe abends schön um 8 nochmal schöne Kerze angemacht. Ach so. Das letzte, wahrscheinlich das letzte, ich kann es natürlich nicht, vielleicht hat noch jemand anders was getubert, aber ich habe mir da schön abends nochmal das Curry reingezogen. Ja, ich glaube, es war auch ein denkwürdiger Moment, oder? Es war ein denkwürdiger Moment, man weiß ja nicht, wann wird es das nächste Mal geben. So ist es. Also ich musste nicht nachsalzen, weil die Tränen, die runtergehen, haben dann genug für Salz gesorgt. Danke. I believe so. So war das. So, und damit ist die Woche besprochen. Ja, genau, damit ist die Woche durch. Ja, also können wir ein bisschen unsere Trauer, also ein bisschen so zur Geltung bringen. Ich finde es schon, so eine Woche ohne Mensa, das war schon hart irgendwie. Das war tough, ja. Ich meine, eine Woche ohne alles ist hart. Ich meine, klar, ohne Mensa natürlich speziell, aber es fehlen nur andere Kleinigkeiten, gerade so, die den Alltag ein bisschen. Ja, schon, aber man muss jetzt mal bei den Basics anfangen. Beim Grundlegend. Ich finde, es strukturiert halt den Tag auch einfach so einen Mensagang. Ja, also das ist der Grund, warum ich überhaupt zur Uni gehe. Zum Beispiel, der Grund, warum man, wenn man so ein festes Date hat, wenn man sagt, okay, so zwischen 12 und 2 muss ich dann schon mal irgendwie was gemacht haben auch und muss dann mal zur Mensa gehen. Stimmt. Das ist zerfasert den Tag nicht so, wie wenn man so denkt, ja, keine Ahnung, was ich jetzt morgen mache. Es gibt keinen festen Termin. Man esse ich Mittag, esse ich überhaupt Mittag, man weiß es nicht. Ich muss kochen. Das macht man schon. Aber ich musste diese Woche irgendwie gefühlt dreimal so viel einkaufen, weil ich halt irgendwie dann mittags kochen, abends kochen, hatte ich so das Gefühl. Wahrscheinlich war es nicht so oft, aber es hat schon was mit einem gemacht, so muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich muss jetzt drüber hinwegkommen und hoffen, dass Mitte, Ende April dann noch die Messe wieder aufmacht. Hat dir denn unser heutiges Mal vielleicht dabei geholfen? Man muss klassisch. Also ich würde sagen schon. Wir haben uns nämlich heute hier zusammengefunden, um ein Mensa-Essen schon nachzukochen. Wir haben die scharfe Asiasuppe heute nachgekocht. Oh yeah! Was ja viele von uns ziemlich geil finden. Und ich an vorderster Stelle. Und das haben wir uns heute gekocht. Und es war super lecker. Richtig ziemlich gut, lecker, ja. Ich finde, wir haben es also gut gemacht, oder? Ja. Ich denke, wir also sind auf Mensa-Niveau rausgekommen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die sah auch so aus. Ja. Aber wirklich wegen diesen schräg angeschnittenen ganz wichtig, wenn ihr das nachkocht, auf jeden Fall die Karotten so schräg anschneiden. Es muss auf jeden Fall so schräg sein. Riesige Dinge, weil das wird dann richtig lang. Ja. Genau, ja, vielleicht können wir kurz sagen, wie wir das gemacht haben. Ne? Also die Zutaten. Zutaten natürlich Tofu, Naturtofu. Wir haben den noch ein bisschen eingelegt. Ich weiß nicht, ob das die Mensa auch macht. Mit, was haben wir da eingelegt? Ingwer, Knoblauch, Sojasauce. Salz bisschen vielleicht? Nee, war schon der Sojasauce drin. Sojasauce. Zitronensaft, Kreuzkümmel ein bisschen. Ja, Pfeffer. Ja. Das ein bisschen eingelegt. Dann angebraten. Weiß auch nicht, ob die Mensa das macht, aber wir haben Angst um die Konsistenz gehabt. Ja. Beziehungsweise eine Person an diesem Tisch. Ja, ich. Mandy. Zu Recht. Aber es war auch gut. Ja, zum Tofu zerfleddert. Es hat nichts geschadet, würde ich sagen. Nee, es hat nichts geschadet. Es hat schon geschmeckt. Schon. Genau. Und dann das rausgenommen aus der Pfanne und dann quasi alles Gemüse angebraten. Was hatten wir ja? Karotten. Also erstmal Zwiebel und. Ja, Zwiebel, Knoblauch als erstes anbraten. Dann den Ingwer. Ingwer dann das war rein. Natürlich unsere persönliche Note sozusagen. Ja, wir haben richtig viel Ingwer getan. Also, ja. Aber das ist in solchen Zeiten ja auch gesund, deshalb muss man das auch essen. Ich fand es gut. Also, ich weiß, euch war es. Nee. Ich meine, der Fahrer hat an der Grenze. Mehr dürfte meiner Meinung nach nicht unbedingt ist das sein. So, ist das so der Standard für Würzen? Wenn nicht mehr davon rein darf, ist perfekt? Ist war nur die Frage. Also, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist für mich das Verständnis, wenn nicht mehr rein darf, ist eigentlich auch fast schon zu viel. Finde ich nicht. Also ich finde, wenn nicht mehr rein darf, dann ist quasi der perfekte Moment getroffen. Okay. Das ist ja auch beim Salzen immer. Das ist ja bei Salz auch immer so. Eine schwierige Frage, ne? Wie viel Salz brennen? Also ich bin dann schon auch der Typ, der lange nachsalzt und dann irgendwann so denkt, ja okay, jetzt darf es aber nicht, nicht zu viel, aber jetzt darf es nicht mehr sein. So, okay. Jetzt ist schon, naja. Aber es sah schon viel aus, dass der Ingwer da so geschnitten ist. Ja, also richtiger Bolle Ingwer. Das wird nachher richtig ingwerlastig. Auf jeden Fall, den Ingwer dann noch anbraten, dann danach die Karotten rein. Ja. Dann haben wir noch Staudensellerie reingemacht. Ja, Mensa-Klassik muss es rein. Ja, ich war skeptisch, aber ich habe es dann akzeptiert. Wir haben es ja auch im Speiseplan vermerkt, ne? Sellerie ist drin. Ja, genau. Achtung. Es gibt ja Leute, die sind da allergisch dagegen. Grüße an Svenja, by the way. Grüße. Falls sie zuhört überhaupt, ich glaube, die hört uns gar nicht. Aber dann haben wir noch Lauch reingemacht. Ja. Das war's eigentlich, oder? Das war's. Und dann? Dann, schön angebraten. Reis, haben wir den Reis besorgt? Der kam später. Angebraten, dann Currypaste rein, noch ein bisschen Kreuzkümmel. Stimmt. Der ist noch ein bisschen angebraten und dann abgelöscht mit Gemüsebrühe. Bisschen kochen lassen, dann den Reis rein. Yes. Dann kochen lassen. Dann Kokosmilch rein. Zitrone, ganz wichtig, ihr wisst Bescheid, in jedes Essen muss Zitrone rein. Zitrone rein und dann haben wir es ein bisschen abgeschmeckt. Abgeschmeckt, genau. Schärfe. Scharf noch ein bisschen also gemacht. Chili-Pulver noch, so Messerspitze. Ja, die Mengen, die müsst ihr halt einfach irgendwie. Da muss man sind keine Kochbuch-Sklaven. Genau, ja. Wir Mengen. An unser Gefühl. Kriegt ihr irgendwie an. Genau. Das war's eigentlich, oder? Das war's. War super lecker auf jeden Fall. Ja, was bei uns nicht dabei war, war das Graubrot. Aber ich glaube, das konnten wir auch verzichten. Schade. Weil wir hatten schon, den Reis haben wir ja schon da als Kohlenhydrate dementsprechend. War das so ganz gut, war eine echt gute Schärfe. Mhm. Lecker. Top. Gut. Es macht Lust auf mehr Mensa-Essen. Ja, und deswegen gibt es ja jetzt auch von uns allen hier die Liste, die Top 5. Ja. Der Essen, die man sich zu Hause mal nachkochen kann. Könnte. Die wir euch jetzt geben werden mit einer kleinen Anleitung. wie wir das so machen würden. Also bis ja. auf mich, weil... Bis auf dich. Keine Ahnung, ich kann ein bisschen Freestyle. Ja, du, Freestyle, du bist ja ein Freestyle-Koch, hast du gerade gesagt. Ja, das stimmt. Also, ja, dann kannst du jetzt auch den Freestyle raushauen. Okay. Jo, wer will denn anfangen? Jo, ich kann anfangen. Yay! Yeah. Oh, ich kann anfangen. Awkward silence. Love it. Vielleicht was Einfaches zu Beginn. Die Penne a la Rabiata. Ja. Davon habe ich auch schon oft geschwärmt. Hört sich erstmal easy an, ist aber gar nicht so einfach, weil die Mensa kriegt es immer wieder hin, diese Nudeln einfach perfekt al dente zu kochen. Das ist schon mal... Kriegst du das nicht hin? Ja, doch, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Daran scheitert es schon, an den Nudeln. Aber ich finde, da gehört schon so ein bisschen Skill dazu. Skill dazu, ja. Vor allem gehört ein Auge dazu. Ich finde, das sieht man. Auge? Das findest ja. du, sieht man. Ich finde, das sieht man der Nudel an. Halt ich sehe das der Nudel an. Du siehst es der Nudel an, wenn sie ja. al dente ist. Ich sehe das dann. Aber das ist auch die Frage, ich finde ja al dente gar nicht so geil. Ich finde, al dente ist zu hart für mich. Also wenn es so richtig italienisches al dente, weißt du, wo noch ja. richtig... Nee. Okay. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ein bisschen mehr gekocht. Ja, ja. Weiß, manchmal ist al dente ja schon so richtig, da ist noch richtig ja, Knack dahinter das, teilweise. Ist. Ja, der klassische Test ist ja irgendwie, wenn du es gegen irgendeine Oberfläche wirfst genau, und es bleibt ja. Kleben. Ich meine, wenn die so al dente sind wie du, meinst, ich glaube, die würden nicht mehr kleben bleiben. Nee, wahrscheinlich. Weil da die Stärke noch gar nicht ausgetreten ist. Also ich glaube, das ist so, wenn man sich an die Zeit hält, die draufsteht. Steht, dann sind die so al dente, so richtig hart, weil die Zeit ist ja immer zu knapp. Aber da steht ja immer 12 bis 14 Minuten oder da steht ja nie eine genaue Zeit dran. Doch, bei Barilla schon. Echt? Ja, da steht immer 8 Minuten. Echt? Aber die sind nach 8 Minuten nie fertig, also okay. nach meinem Geschmack. Hast du mal genau 8 Minuten gekocht? Auf jeden Fall. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt halt wissen, ob das stimmt oder nicht, aber es stimmt auf gar keinen Fall. Okay. Du bist ein Wissenschaftler. Richtig, so. Ich habe mehrere Versuchsreihen gemacht genau. und es hat nicht... Okay. Aber mein, ja, ich sag mal, mein Geheimtipp ist kein Geheimtipp, aber ich glaube, man verschätzt sich beim Salz oft. Man braucht sehr viel Salz für Nudelwasser. Also Nudelwasser kommt meiner Meinung nach darf versalzen sein. Aber es kommt ja darauf an, wie viel Nudelwasser du hast für die Nudelanzahl. Also du kannst es ja schon so machen. Nee, man kann es nicht so, ja, aber die man... Nudeln genau unter der Wasseroberfläche sind, aber du kannst auch deutlich mehr Wasser. Ich mache immer auch sehr viel Wasser, aber da wird dann auch richtig Salz reingehauen. Okay. So, dass okay. es, wenn du es abschmeckst, denkst du, ist zu viel Salz. Schmeckst du das Nudelwasser? Ich schmecke das Nudelwasser. Ja. Ja, nee, das habe ich schon mal gehört. Das ist so ja. ein Frank-Rosin-Style Kochtipp, ne? Auf jeden Fall, ich schmecke okay, das Nudelwasser. Also, und das muss richtig salzig sein, weil die Nudeln, die nehmen das ja nicht komplett auf. Die nehmen nur so ein bisschen von der Salz auf. Und dann sind die Nudeln, dann werden sie gut salzig. Also, danke für die Ergänzung. Also, ihr seht, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, die Nudeln so zu machen, wie man es gerne hätte. Dementsprechend, die Mensa macht da mal einen guten Job. Es das gibt stimmt. viele Möglichkeiten. Ihr könnt das Nudelwasser abschmecken oder nicht. Ich mach's nicht. Ich gucke aber immer, dass die schön al dente sind. So, das wäre der Schritt 1. Schritt 2 ist dann natürlich die Soße. Und Soße, wie der Conny sagen würde. Da braucht ihr auf jeden Fall, würde ich sagen, Olivenöl, Knoblauch und Zwiebel ist die Basis für die meisten Essen. Und dann ganz viel gestückelte Tomaten. Löschst du mit Rotwein ab? Habe ich mir kurz überlegt. Ich dachte für eine gute Tomate. Für eine fancy Penne alla Rabiata kann man das mal machen. Das heißt fancy. Also. Dann ist mal fancy ja, unterwegs. Ich glaube, in der Mensa wird nicht mit wenn Rotwein. Wenn du so eine hätte den Rotwein für andere Gerichte aufgespart, sozusagen. Hm. Also, ja, kann man schon machen. Also, ja, den Geschmack ist schon. Gute Tomaten muss sein. Aber muss auch ein bisschen aufs Budget gucken. Also, ich getrocknete Tomaten. Ja. Getrocknete Tomaten würde ich reinmachen. Würde ich nicht reinmachen. Doch. Aber ist ein schneller Teller. Die sind ja, aber wie gesagt, wir können ja unsere persönliche Note dazugeben und wenn wir halt Deluxe unterwegs sind. Da habe ich noch eine Frage an dich als Tomatensauce-Experte. Kann man auch Weißwein nehmen? Nicht, ich bin gemeint. Kann man auch Weißwein? Genau, Weißwein zum Ablöschen für eine rote Tomatensauce. Habe ich nämlich schon öfter gemacht. Echt? Und war ganz geil eigentlich. Okay. Ich habe auch gedacht, so, ich hatte halt nur Weißwein da und habe gedacht, ja gut, besser als kein Wein. Echt? Und okay. zwar nicht schlecht. Okay. Habe ich auch nie gemacht, hätte ich mich jetzt auch nicht getraut. Aber wenn du das mal wieder machst, dann probiere ich. Bevor ich das bei mir mache, würde ich das erstmal probieren. Ich weiß, ich habe auch schon öfter gedacht, ah, ich habe jetzt keinen Wein, kacke. Dann habe ich halt einfach nur Brühe genommen und Tomatenmark ein bisschen. Ja. Oh, Brühe ist halt grenzwertig. Oh, das ist auch da würde ich zum Beispiel, da würde ich mich sehr zurückhalten. Ich würde nämlich eher den Tipp geben und Tomatenmark noch einmal. Also wenn man die Zwiebeln klar, das kommt Knoblauch sowieso rein. Andünste, dann Tomatenmark schön. Aber Gemüsebrühe, das finde ich schon fast gecheatet, muss ich sagen. Das finde ich schon fast gecheatet. Gecheatet? Ja, ich finde es als Pfeffer. Und man kann bei Belieben auch noch so ein italienische Kräuter reinmachen. Ich werde hier gejudged. Ich habe auch so. Ich hatte auch schon Phasen, wo ich auf jeden Fall auch zur Gemüsebrühe bei Tomatensoße gegriffen habe. Ich wollte jetzt ein bisschen vorpreschen und ein bisschen provozieren. Ja, das ist okay. Aber dafür ist es halt wichtig, dass man Gemüsebrühe nimmt, die keinen Geschmacksverstärker drin hat. Ja, wichtig. Aber du kaufst ja eh normal Natur rein, da gibt es ja eh nichts anderes. Ja, weiß ich auch nicht. Doch, ist so. Ist so? Ohne Hefe steht bei mir immer drauf. Aber ich habe im Moment so irgendwie so ein Glas irgendwie mit so einer Brühe von zu Hause bekommen. Ah. Das benutze ich. Ist auch geil. Hä? Super. Ja, ich habe da drauf vier Tomaten. So. Nee, das ist super. Da steht Reformsuppe drauf. Die ist ganz edle. Ich weiß es nicht. Also Reformhaus. Nein, es ist halt von irgendjemand selber so gemacht. Das ist schon auch gut. Ja, weil da also irgendwie habe ich das von einer Freundin, von meiner Mutter irgendwie habe ich das bekommen. Gut. Und ich habe davor, also bis ich gemerkt habe, wie salzig das Zeug ist, habe ich immer viel zu viel reingemacht. Ja, und wurde mir dann gesagt von Mitesserinnen und Mitessern, hey, ja, ist, watch it. Das Salzige wieder am Start. Mhm. Ja. Und ja, seitdem bin ich da zurückhaltender, aber ja, also. Okay. Ja, nee, gut, Rotwein, über Rotwein geht halt nichts. Ja, ich stimme dir auch total Soßen. Zu. Ja. Also ich stimme dir dazu, Rotwein und Tomatensauce, das passt gut. Mhm. Ja. Zum Ablöschen auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel Aufwand macht man sich, genau, für so eine schnelle Arrabbiata. Ja, geht eigentlich schnell. Ja. Aber es ist ein Top-Essen und da wird man auch gut sein. Ich würde noch als hier selbsternannter Ernährungsexperte würde ich noch zu den Vollkornnudeln raten. Weil die einen... Jetzt kommst du. Ich lasse dich jetzt erstmal kurz berichten. Ja, und dann komme ich. Ja. Jetzt traue ich mich nicht. Das ist nichts Schlimmes. Okay. Ja, weil da steigt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell. Ach wie so. Wenn man sich die quasi schnellen Kohlenhydrate mit der normalen Pasta reinballert und ist einfach einen Tick gesünder. Ich muss dich tatsächlich unterstützen und ich glaube, es ist nur eine Gewohnheitssache. Man gewohnt sich super schnell an Vollkornnudeln. Am Anfang, die ersten 2-3 Mal denkt man so, boah, nee. Aber sobald man mal sich ein bisschen reingewöhnt hat und reingegessen hat, sagt man, okay, super lecker. Sättigt auch deutlich mehr und hat viel mehr so... Das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Die Nährstoffe noch vom Korn mehr mit drin. Aber gut, es ist Geschmackssache einerseits, Gewohnheitssache, aber wäre meine persönliche Empfehlung noch an der Stelle. Ich finde es auch ganz geil inzwischen. Ich war früher auch absoluter Hater. Ich bin kein Hater. Nee, ich habe für mich, ich war Hater. Was mir aufgefallen ist beim Einkaufen die letzten Tage, die Nudeln sind ja im Allgemeinen eher ausverkauft. Mhm. Aber wenn es noch Nudeln gibt, dann sind es in der Regel Vollkornnudeln. Ja, weil die Leute wissen, wie man die kocht. Nein, weil die Leute irgendwie sagen, oh, wenn die Krise gerade ist, so, dann ist man so weltoffen und isst auch Vollkornnudeln. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann bunkert man die Weizendinger. Ich hätte eine andere Theorie dazu. Ich glaube einfach, dass die anderen Nudeln billiger sind und wenn man so einen Bunker-Einkauf macht, dann will man das Billige sich horten. Oh, wenn man denkt, die Leute, die am Alatura einkaufen, ich will jetzt nicht irgendwie noch heuchlerischer. Für 3 Euro da die Vollkornnudeln, ich will für 50 Cent die Spaghetti-Packung 500 Gramm. Aber ich esse ja, ich habe jetzt schon länger keine Nudeln mehr gegessen, tatsächlich. Ich schaffe es irgendwie anders im Moment auch. Leckere Nudeln. Mich satt zu machen. Ja, für die ganze Familie. Was übrigens zu meinem Platz 5 führt. Wenn ich mal hier cutten darf. Ja. Oder warst du warst gerade fertig. Ich glaube, ich wollte nur sagen, ich esse Kichererbsennudeln auch gerne. Ja, okay. Aber man bringt ja gerade nichts. Was denn? Das ist auch sehr gut. Das ist gut, aber wenn man pumpt zum Beispiel, ist super. I wise. Okay, also Nummer 5. Habe ich mir die Gemüse-Soja-Bolognese aufgeschrieben. Ein ganz klarer Mensa-Klassiker. Und ich meine im Endeffekt viel mehr anders als bei dieser Penne Arabia würde ich es auch nicht machen. Vielleicht ein Tipp zum Tofu, den man da benutzt. Ist eher so Sojaschnitzel, oder? Aber ich würde es mit Tofu machen. Du würdest mit Tofu machen? Ich würde es mit Tofu machen, Und zwar den Taifun-Tofu, also kleine Werbung, kommt aus Freiburg und ist der beste Tofu, den es gibt. Und zwar den Räuchertofu nehmen, weil der gibt so ein bisschen leicht fleischiges Aroma in die ganze Geschichte rein, so dass es ein bisschen... Oder ein Tofu Rosso von Taifun. Ah, bin ich kein Fan von. Okay, aber gut. Den benutze ich auch, das sage ich mal, das kommt nachher. Bin ich kein Fan von. Und dann eben den kleinen Krümeln, das ist ein bisschen eine Scheißarbeit, weil man hat ja diesen Tofu-Block und der muss in Krümelform gebracht werden. Das geht beim Tofu Rosso auch einfach. Geht einfach, bei dem Geräuchern ist es ziemlich schwierig tatsächlich. Ja, das Tipp, die Seiten abschneiden, weil das ist das Schwierigste. Und die irgendwie gesondert machen und dann den Rest kann man mit einer Gabel gut klein drücken. So machst du das. So mache ich das. Das finde ich ja interessant. Und dann wird der kleine, gemanschte, gekrümelte Tofu zuerst angebraten natürlich, dass der die Konsistenz behält. Schön ein bisschen Zucker, nicht Zucker, Salz, Pfeffer. Dann rausgenommen und dann ganz normal eine Tomatensauce machen, Rotwein ablöschen, so wie wir es gerade hatten, am Ende des... wann löschst du ab den Tofu, wenn er angebraten ist? Schön ablöschen? Also quasi Zwiebeln, Knoblauch, dann Karotten. Ah ja, auf dann, jeden Fall. Dann Sellerie, Staudensellerie gehört bei mir auf jeden Fall rein. Echt? So, jawohl. Ja, auf jeden Fall. Bolo, ja, auf jeden Fall, Pflichtzutat. Dann den Tofu noch rein, ein bisschen anbraten mit allem und dann ablöschen. Okay, okay, ja. Und natürlich auch noch ein Ding reinmachen, hier Tomatenmark und sowas. Ne? Ja. Aber das wisst ihr ja, wie ne Bolo geht, also. Deswegen würde ich einfach sagen, das halte ich jetzt einfach mal kurz und gib weiter an Andi. Ja, bei mir sind auch Nudeln auf Platz 5. Grüße gehen raus an Sebastian, der aufgrund der Social Distancing gerade nicht so bei uns sein kann, aber wir sind trotzdem im Herzen bei dir. Penne mit Rauchlachssoße. Oh. Habe ich in der Mensa selten bis gar nicht gegessen, aber ich würde es mir selber mal, glaube ich, kredenzen, weil ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Ich bin ja auch... gut im Aldente kochen und so. Wie würdest du die Rauchlachssoße angehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was Rauchlachs jetzt sein soll. Das ist einfach normaler Lachs. Ne? Oder geräucherter Lachs. Geräucherter Lachs. Also Lachsstücke. Ich würde einfach Lachsfilets kaufen und die ein bisschen zerfleddern und die leicht schnell anbraten, sodass die nicht mehr rosa sind, sondern blassrosa. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Nicht dieses Lachsrosa, sondern das gebratene Lachsrosa. Ja. Und dann würde ich einfach auch ein bisschen Zwiebeln, vielleicht ein bisschen Lauch und dann das Ganze mit entweder Sahne oder erinnere ich mich gerade, das muss ich auch bald mal verkochen, so Reissahne. Reissahne? Ja, so, ach so. Ersatz. Also ja, ja. Kein, okay. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich habe eine Zeit lang immer Sojasahne oder also Soja. Ja, ja. Also eigentlich macht es nicht dick, weil, also das dick die Soße nicht hat, so meine ich. Eigentlich ist eine sehr dünne Angelegenheit, was mich da ein bisschen genervt hat, weil es soll schon so ein bisschen Konsistenz von der Sahnesoße bekommen. Ja. Und du könntest und ja auch eine Bechamelsoße machen. Was? Du könntest ja auch so eine Bechamelsoße machen und dann den Lachs da rein. Keine Ahnung, bin ich überhaupt nicht bewandert darin. Ich würde einfach so meine Reissahne würde ich dafür verwenden und dann einfach ein bisschen mit Salz, Pfeffer und fertig, weil ich denke, arg viel mehr muss man da auch nicht machen. Jo. Ja. Und deswegen relativ simpel, relativ für mich jetzt persönlich auch nicht so ganz krass im Geschmackserlebnis. Aber trotzdem, ja, würde ich selber mal ausprobieren. Ja. Dann Platz 4. Ja, warte, Platz 4. Mein Platz 4 ist die Gemüselasagne. Das ist ein Gericht, das eigentlich hervorragend und verschiedenes Gemüse hat. Da kann man nach Belieben auswählen. Und ich würde drei Zutaten braucht man eigentlich. Man macht Gemüse mit so einer Tomatensauce in einem Topf. Da würde ich den Tipp geben, auf jeden Fall 4 Rosmarin. Das macht so eine Lasagne richtig, richtig geil. Die Mensa macht da, glaube ich, so Sojaschnetze rein. Das würde ich persönlich weglassen. Darf im zweiten, ja. Da kurz reingrätschen. Ja. Bei so einer Tomatensauce, wenn man eine Lasagne macht, finde ich auch immer wichtig, dass sie sehr flüssig ist, die Tomatensauce. Weil okay. Ja, die Nudeln, die ja. Lasagneplatten müssen ja noch Flüssigkeit aufnehmen. Dafür gibt es ja aber auch noch die Bechamelsoße. Aber da ist ja die keine Flüssigkeit drin, oder? Ja. Die ist ja eher fettgemolke. Aber schon auch ein bisschen flüssig. Aber ich, ja. Okay, ich wollte nicht schon. Die kann schon noch flüssig sein, ja. Ich habe da immer nicht so genau drauf geachtet, aber hat immer bei mir ganz gut geklappt. Okay, ja. Gut. Genau, zweiter Topf, Bechamelsoße. Vielleicht kurz... Das Rezept, wenn die Bechamelsoße geht, Fett, Butter oder Öl, Mehl anschwitzen und dann mit Gemüsebrühe ablöschen. Ein bisschen Milch kann man reinmachen oder eben diese besagte Reissahne, Sojasahne. Mhm. Gemüsebrühe mache ich da mal rein und Salz, Pfeffer und auf jeden Fall ganz wichtig Muskatnuss. Jo. Und dann unter Hitze schön rühren, damit es nicht klumpt. Und da braucht man dann auch ganz schön viel. Weil für diese Lasagne obendrauf muss immer auf jeden Fall eine dicke Schicht Bechamelsoße, bevor dann ein bisschen Käse nach Belieben auch noch kommt. Damn. Ja. Damn, jetzt bin ich. Deshalb habe ich da mir auch aufgeschrieben, nicht an Bechamelsoße sparen. Genau. Okay. Krass. Ja. Und dann hat man eigentlich dann schichtet man das, wie man das möchte, in so einer Form. Mit Lasagneplatten und das war es dann eigentlich schon. Bei der Mensa steht da immer Oliven drin, oder? Oliven genau. Und Weißkäse. Ja, also wenn man den Bock hat drauf, kann man sich so einen Feta-Käse reinschneiden. Das Weißkäse. Oliven. Stopp. Auch, ja. Ich glaube, das meinen sie damit, ja. Als Feta geschützter Begriff und deswegen musst du das Weißkäse nennen. Das ist wie Hirtenkäse, aber da komme ich später noch dazu. Das ist auch was anderes. Ja. Und manchmal ist da auch noch so Auberginen und sowas drin, wenn sie ganz fancy unterwegs sind. Finde ich nicht geil. Findest du nicht geil? Nee, bei Lasagne bin ich Purist. Nichts in die Soße, nein. Gar also kein, in die Soße rein. Doch schon, also die Grundzutaten halt, Karotten, Sellerie und so, Zwiebeln. Aber kein was? Keine Champignons, so, kein Aubergine. Ja. Okay, aber das macht für mich ja die Gemüselasagne aus. Das macht für dich den Geschmack. Ich meine, in dieser Gemüsesoße mache ich ja dann irgendwie Zucchini, Aubergine, Pilze rein. Ja, okay, in der Winter ist das nicht so. Also schon ein bisschen, doch. Ja, die haben halt diese Sojaschnitzel da auch noch drin. Ja, aber das schon auch, ab und zu findet man da mal eine Aubergine. Eine Olive, und sowas. Grüne. Ah, nee, da bin ich Purist bei der Lasagne, okay, muss ich sagen, ja. Aber ja. Aber finde ich auch ein Top-Essen, Lasagne, also. Ja, ganz mein Lieblingsessen. Habe ich auch schon gern selber gemacht. Lasagne schmeckt auch. So würde ich das machen. Kalt besser als warm, finde ich. Mm, am nächsten Tag kalt besser als am nächsten Tag. Wird die nochmal durchgezogen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Eine kalte Lasagne am nächsten Tag. Das ist wie kalte Pizza. Ja. Oh, das finde ich auch ekelhaft. Das ist super geil. Wie ein Pappendeckel. Nee, okay. Da werden wir uns nicht einig. Okay. Da wollen wir gar nicht anfangen, sonst strecken wir das Ganze noch. Ja, okay. Dann war das mein Platz 4. Jo, ich habe auch Platz 4, den Linseneintopf. Oh yes. Geil. Ja. Ist ein klassisches Eintopfgericht, man braucht nur einen Topf, wenig zu spülen. Holt euch die braunen Linsen oder was auch immer. Nicht vorher kochen, sondern die kommen natürlich auch einfach so roh damit rein. Da holt man sich Linsen, Kartoffeln, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, schnibbelt das alles, alles in den Topf, schön anbraten. Ich mag es ganz gerne, da noch Kreuzkümmel und Fenchelsamen reinzumachen, ein bisschen orientalisch angehaucht. Das alles angebraten und dann abgelöscht mit Brühe. Ich finde es auch ganz geil, wenn der Linseneintopf ein bisschen flüssiger ist. Mhm. Also nicht so weich, sondern er darf gerne auch schon fast eine Suppe sein bei mir. So ein Dal. Hä? So ein Dal. So ein Dal. Heißt das dann so? Das ist so eine indische Linsensuppe, heißt echt? Dal. Aber das ist auch so richtig matschig, oder? Mm. Also bei mir war es echt schon richtig wässrig, weil das bei mir schon meistens am Ende. Mm. Wenn es ideal läuft. Ja, wenn es gut läuft. Und dann natürlich Essig. Essig, ja, unverzichtbar, aber beim Linseneintopf Essig reinpumpen ohne Ende. Ohne Ende? Ja, ohne Ende nicht. Doch, mit Ende. Mit Ende, ja. Nimmst du noch was zum Tunken? Also so ein Du bist Stück Brot oder so? Nee. Hier hast du schon den nächsten Spitznamen weg. Was? Der Tunger. Wieso denn? Im Freibad nicht gern gesehen. Der Tunger. Okay, sorry, go on. Nee, also wenn ich mir selber eine Linsensuppe zu Hause mache, dann tunge ich da nichts. Okay. Weil ich finde da ist schon so, also ich meine, die Linsen sind sättigend, die Kartoffeln sind sättigend. Da brauche ich nichts mehr zum Tunken, also das reicht mir dann. Also so ein Linseneintopf, top. Ich mache mir da immer ein riesen Ding, reicht dann 3-4 Tage. Und das ist schon auch konsequent morgens, mittags, abends. Klar. Also morgens nicht, aber mittags, abends, ja. Definitiv, ja. Ja. Und, so, und das Würstchen? Würstchen gibt es bei mir nicht dazu. Okay. Nee, auch keine Tofu-Wurst. Okay. Da verzichte weil? Ich drauf. Weil ich finde, da gibt es keine guten Angebote. Also ich mag halt keine Wurst, okay, keine Seidewurst, mag ich nicht. Und Tofu-Wurst, finde ich, schmecken alle nicht lecker, wenn sie nicht angebraten werden. Okay. Aber du hast noch nie selber versucht, eine Tofu-Wurst geil zu machen, oder? Nee, habe ich noch nicht. Das ist ja gerade die Zeit, in der wir für solche Challenges uns vielleicht... Du meinst, dass ich die selber herstelle? Selber räuchern, so ein kleiner Räucherofen. Du musst selber den Tofu schlachten. Da musst du den abhängen. Ah, genau. Räuchern und dann... Und dann in so einen Darm rein. In so einen nicht tierischen Darm rein. Ja, nee, habe ich... Nee, verzichte ich drauf, passt. Also, ja. Jo. Okay. Meine Nummer 4 ist Gemüsechili. Und da wir ja gerade davon gesprochen haben, dass wir das, dass wir Mensa-Essen nehmen und dass wir die gerne auch so kochen, wie die uns schmecken, aber auch gerne vielleicht ein bisschen improven, hätte ich jetzt gesagt, ich würde das Gemüsechili nicht mit den Sojaschnitzeln machen, sondern wie vorher schon gesagt, was schüttelst du jetzt in den Kopf? Weil, nicht halt, ich bin da nicht fertig. Nein, sorry. Wenn ich würde das, wie gesagt, vorher mit dem Tofu Rosso machen, habe ich jetzt auch schon öfter gemacht. Lässt sich super einfach zerdrücken, ist dann auch sehr hackfleischähnlich, hat schon die Würze, braucht man kein Salz hin. Also wirklich. Also ich mag es so gern salzig, wirklich. Tofu Korso. Aber wenn ich. Wir haben schon bis zum Erbrechen jetzt die Grundlagen für eine Tomatensoße. Die ja auch eigentlich so die Grundlage ein bisschen bilden für so ein Chili, ne? Eigentlich auch für alles. Ich denke immer beim Kochen, die Grundlage ist immer, du machst Zwiebeln, Knoblauch, das wird ein bisschen angebracht, viel, dann viel, kommt irgendwas dazu und dann wird abgelöscht und dann hast du ein Essen. Also eigentlich läuft 90% meiner Koch-Action so ab. Also genau, da würde ich halt auch dann diesen Tofu zerdrücken, zerhacken und alles mögliche und dann anbraten und ablöschen. So. Finde ich persönlich sehr geil. Ich habe auch eine Zeit lang mit diesen Sojaschnetzeln das Ganze gemacht, aber ich fand die immer so ein bisschen zu schwammig. Ja. Die kriegt man nie so richtig geil hin, finde ich selber. Finde ich auch, Da muss ich mal mit euch einen kleinen Kurs machen. Vielleicht. Gerne, ja. Ich bin ein Experte für Sojaschnitzel. Wie gesagt, ich nehme dann das Zeug da kommen Kidneybohnen dazu und noch eine Tomatensoße und dann ist gut. Kann man das entweder, Mais nehme ich nicht dazu, ehrlich gesagt. Einfach die Kidneybohnen. Beziehungsweise könnte man eigentlich schon machen, bin ich dann zu faul, noch irgendwie eine Dose aufzumachen für das. Ja. Also entweder mit Reis dann oder so einfach löffeln mit bisschen Brot oder so. Ja. Meine Nummer 4. Ich hätte noch eine Frage, aber findest du den Tofu Rosso, macht der das nicht zu, hat der nicht so viel Eigengeschmack und macht das nicht zu so italienisch, wenn der so Rosso-mäßig wie so Pesto Rosso schon den Geschmack mit reinbringt? Weiß nicht, also ich finde es nicht persönlich. Okay. Also ich mache dann auch noch, wir haben so ein ultrascharfes Gewürz, davon mache ich dann auch noch ein bisschen dran. Eine Messerspitze. Und dann schmeckt es nicht so italienisch, sondern schon eher ein bisschen Mexicano, ja. Ja, das Gewürz hat ein Inder unserem Mitbewohner geschenkt, weil er gesagt hat, es sei ihm zu scharf. Guck an. Ich glaube, das soll was und heißen, Alter. Wir haben da so ein großes... so ein Marmeladen, das große Leben lang, Alter. Leben. Ja. Und du kannst wirklich nur eine Messerspitze reinmachen. Das vererben wir an die nächste WG, die Aber es ist gut, sowas da. Krankes Zeug, ja. So, berichte uns von der Nummer 3. Alle drei. Zusammen. Vorher hatte ich aber sehr Schweres mit der Gemüselasagne. Da ist das Food-Koma vorprogrammiert beim Chili, das gerade besprochen wurde, auch schon. Deshalb habe ich mir jetzt für meine Nummer 3 den griechischen Bauernsalat ausgesucht. Mal was Leichtes, schön. Man kann wieder auswählen, man kann verschiedene Salatkomponenten zusammenschneiden. Tomate, eine frische Gurke, auch Blattsalat. Oh, die Peperoni ist wichtig. Die so eine ganz lange Weste mit Peperoni. Ja, da komme ich leider nicht drauf zu sprechen. Und zwar würde ich auf jeden Fall sagen, weil griechisch ja im Wort schon mit drin ist, Feta, Käse und Oliven sind eine Pflicht. Ja. Und auf jeden Fall genauso ganz viel Olivenöl. Ich bin Fan von den grünen ein bisschen mehr als den schwarzen, esse aber beide. Also. Die dürfen aber nicht schmumpelig sein, sondern ich mag die eher aus dem Glas ohne Stein. Entschuldigung. Wenn die mit Stein sind, sind die ein bisschen nervig manchmal. Ja, im Salat dürfen die keine Steine. Ja. Schwierig, ja. Ja, schwierig. Und auch auf der Pizza manchmal. Man hat ja manchmal eine Pizza, wo es Steine in der Oliven sind. Ja, was ist los mit euch? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, geschwärzte Oliven sind einfach nicht geil. Nee, das ist super gestimmt. Also wenn man das sieht, ist es schon so geschwärzt. Das habe ich noch nicht gehört. Es gibt ganz viele schwarze Oliven, die sind gar keine schwarzen Oliven, die sind nur so geschwärzt. Das sieht man total. Das ist super wack. Und die schmecken dann halt auch nicht wie schwarze Oliven, sondern wie grüne Oliven, die halt schwarz aussehen. Die schmecken dann auch nicht geil. Also, guckt genau drauf, Leute, wenn ihr Oliven kauft, guckt hinten drauf, wenn da irgendwas mit Eisen 2 Oxid Sulfid hinten drauf steht, sind die geschwärzt. Manchmal steht aber auch einfach nur geschwärzt. Ja, aber nicht immer, nicht immer. Okay. Auf jeden Fall, danke, würde ich das drauf reinhauen. Danke. Danke, dass ich dazulernen darf. Ja. Ich würde auf jeden Fall irgendwie so eine Art von Brot, Fladenbrot eignet sich da ganz gut, kann man sich easy kaufen zum ein leckeres, das leckere Dressing aufsaugen. Ja, aber jetzt mal Pistole auf die Brust. Was ist das Dressing? Das Dressing? Ja, wie kommt das Dressing? Das Dressing würde ich relativ einfach halten, mit Salz, Pfeffer auf jeden Fall. Das ist die Hauptzutat. Das kommt immer so, okay, wenn man ein Gericht hat, Salz, Pfeffer. Ja, stimmt schon. Nee, ich würde ein bisschen vom Geschmack abhängig machen, ob ich weißen oder roten Balsamico nehme. Okay. Balsamico an einen griechischen Salat? Ja, würde ich. Der Patros Opa dreht sich im Würde ich aber auch machen, weil Balsamico der geilste Essig. Ja, also mein Gott, du kannst auch hier so einen Apfelessig nehmen. Aber jetzt aber. Nee, auf jeden Fall würde ich, erstmal zum Weißen tendieren. Bianco. Und Zucker? Zucker auf keinen Fall. Kein Zucker? Nee, würde ich auf keinen Fall. Viel Olivenöl, reichlich Olivenöl. Und ich finde, dass der Salat an sich schon die Zutaten geben und ein bisschen Geschmack, aber so musst du schon noch gut vermengen. Nee, Zucker würde ich nicht machen. Echt, ich finde, Zucker ist eine Pflicht in jedem Dressing. Nee, das finde ich, das Pflicht. Ist ein Druckschluss. Schon, ja. Was ich, bisschen Zucker. Ich würde eventuell Teelöffel. Einen leichte, also einen, wie das? Teelöffel ist ein bisschen. Ja. Das find ich schon. Teelöffel finde ich schon viel, ja. Also ich meine, ich mein, die Salatsoße ich mein, so Senf dran, aber ich meine, so macht es die Industrie drin. Auch. Die hat halt überall Zucker rein, dann ist geil. Aber das ist ja nicht. Ja, aber in so eine richtige Vinaigrette, da gehört auch Zucker rein. Das stimmt allerdings, ja. Aber das ist ja die Frage, ob der griechische Salat ein spezielles griechisches Dressing hat oder nicht. Hätte ich jetzt gesagt, nee, also es wäre mir nicht aufgefallen bei dem Salat so. Und ich würde, also ich muss zugeben an der Stelle, ich bin nicht der Profi für Dressings, da vertue ich mich auch. Da habe ich dich festgenagelt, ich sehe schon. Ja, genau, einen Punkt getroffen. Ich wollte das eigentlich aussparen, dass jede Person einfach. Aber ich meine, ich finde, das, so ist, kann, das ist das Wichtigste beim Salat, das Dressing. Auf jeden Fall kein Joghurt würde ich reinmachen in das Dressing. Und keine Mayo, ne? Nee, keine Mayo. Ich mache ganz gern Senf rein, aber beim griechischen Salat halt eben. Ja. Finde ich, kann man trotzdem machen. Muss man sich überlegen, ob man das will. Senf gehört in jedes Salatdressing, genau wie Zucker. Okay, gut, wir haben hier einen Experte für Vinaigrette. Petersilie. Nee. Oder? Nee, oder? Das gehört halt ins Vinaigrette. Ja, das stimmt, ja. Aber gut, ins Vinaigrette gehört auch kleine Zwiebeldinger. Die lasse ich weg dann. Die lasse ich weg. Also, ich würde das Dressing. Wie gesagt, beim griechischen Bausalat einfach halten und dann hätte ich dazu auch alles gesagt. Peperoni. Auf jeden. Würdest du sagen auf jeden? Auf jeden? Ich würde sagen auch ja, aber es gibt auch viele Leute, die das auf dem Teller zurückgegeben haben. Das stimmt, das ist das, was immer übrig bleibt. Das verstehe ich nicht. Ich finde die auch nicht. Ich finde die geil, wenn man die manchmal kauft, dann sind die geil, aber in der Mensa, die wo die haben, finde ich die nicht geil. Die können ein bisschen schärfer sein. Ja, und auch die sind. Ach, ja, das ist nicht was da falsch. Das ist halt wässrig, aber das ist ja fast schon ein bisschen geil. Okay. Jo. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, ich würde sagen, okay, Platz 3, okay. Sorry. Hier. Gnocchi mit Pink Sauce. Oh, lecker. Ja, Gnocchi, wisst ihr Bescheid, entweder ihr kauft sie euch, wie jeder normale Mensch, oder ihr macht sie euch selber, wie irgendwelche abartigen Leute. Kauft sie euch einfach, die sind ganz okay. Abartig. Geht wie Schupfnudeln. Ja. Wie, die mache ich aber auch nicht selber. Nee, ja, ich habe einmal Schupfnudeln selber gemacht, das lohnt sich nicht. Die, wo man kaufen kann, sind besser. Muss man leider sagen. Okay. Auf jeden Fall Gnocchi gut anbraten, ihr wisst Bescheid. Nicht so wie in der Mensa, wo jedes dritte Gnocchi irgendwie nur angebraten ist, sondern zu Hause, da wird richtig die Pfanne geschwenkt. Da wird auch mal weniger Gnocchi in die Pfanne machen und auf zweimal, dreimal anbraten, sodass es richtig eine Kruste gibt. Wow, weil, Geld. Richtig, dann sind Gnocchi geil. Was fährst du die dann an? Das ist eine gute Frage. Ich würde die in Butterschmalz eigentlich. Dann gibt es die besten. Ja, das ist das Problem. Wenn ich manchmal so Sachen anbrate, wo ich denke, jetzt kann ich das eine geile brauchen, Kruste, habe ich halt nur mein Olivenöl. Ist halt schon lecker. Olivenöl, ich habe auch Rapsöl oder so, aber das ist nicht gut. Nee, ist auch nicht gut zum Anbraten. Ja, nee. Also ein richtig gutes Bratwurst müsste eigentlich her. Ich habe auch nie was zu Hause dafür, aber kauft euch das, lohnt sich. Und natürlich die Pink Sauce. Ich habe mich ein bisschen informiert, wie man so eine Pink Sauce machen könnte. Das ist gut, dass wir das wissen, oder dass du das weißt. Die Geheimzutat ist tatsächlich rote Beete. Ja. What? Was? Was? Ich dachte, das wäre Kirschsaft. Ja, da hast du dich getäuscht. Also ihr holt euch schön so einen eingeschweißten Pack rote Beete, wie man ihn kennt, wo er schon so vorgekocht ist. Der wird schön zerschnitten. Dann mit Gemüsebrühe, also so 150 Gramm, jetzt gehen wir mal richtig in die Grammzahlen rein. Oh ja. 150 Gramm von dieser rote Beete mit 100 Milliliter Gemüsebrühe. Mhm. Dann schön mit dem Mixer. Und dann wird es auch so pink. Dann wird es pink. So und, pink? Ja. Wow. Dann nehme ich noch 150 Milliliter Sahne rein, das ist noch ein bisschen sahniger. Dann nochmal ein bisschen mixen, weil das hat ja immer so ein bisschen eine fluffige. Die Soße ist immer ein bisschen fluffig. Das heißt, es muss nochmal kurz angemixt werden, dass die Sahne so ein bisschen aufschäumt. Und dann das leicht langsam auf dem Herd erwärmen und schon habt ihr die Pink Sauce. Oh mein Gott. Ja, jetzt bestehe ich fast und schon. Wie würzt du die? Bis nächste Woche. Salz, Pfeffer, Salz. Du weißt Bescheid. Bisschen Zitronensaft. Ich glaube, da könnte man auch Ding reinmachen. Wie heißt das, wo man so reibt, so frisch? Das ist auch Muskatnuss. Muskatnuss könnte man da auch reinmachen. Ja. Und schon habt ihr ein gutes Essen. Meine Nummer 3. Also Gnocchi und Pink Sauce und sonst ist da auch nichts drin. Ja, da sind noch so ein paar Streifen von Karotten und Sellerie drin. Echt? Die kann man auch reinmachen. Okay. Und ein bisschen Lauch ist da auch noch immer dabei. Ja, das hättest du doch eigentlich jetzt letzte Woche gegeben, das Essen, oder? Oder hast du es die? Ich habe den Plan nicht im Kopf. Egal. Ich habe den Plan nicht im Kopf. Ich dachte nur, ich hätte das, glaube ich, noch nicht gegessen. Du hast das noch nicht gegessen? Wahrscheinlich schon, aber es ist schon ewig. Ja, deswegen, ich weiß da gar nicht. Vielleicht machen wir das ja nächste Woche. Ja, deswegen, ich würde jetzt fast schon noch bestehen. Machen wir nächste Woche die Gnocchi mit Pinksauce? Ja, machen wir die Gnocchi selber wie die letzten Idioten oder kaufen wir welche? Kaufen wir. So, kaufen wir. Okay, wir können es auch selber machen. Wenn die Supermärkte noch du hast gesagt, die Schupfnudeln waren gekauft besser. Was lässt dich glauben, dass das bei den Gnocchi nicht der Fall sein wird? Nichts, ich habe einfach nur, wir haben ja Zeit. Das jetzt, Bock auf Social Event. Richtig. Mhm. Okay. Dass wir alle mit unseren Händen da drin rumrühren. Richtig, aber wir legen ja eh aufeinander ab, ist ja eh egal. Stimmt, ja. Wir spucken uns auch die ganze Zeit an beim Reden. Ja. In diesem Sinne komme ich zu meiner Nummer 3, Linseneintopf. Kam vorher schon, du hattest es auf Platz 4? Jo. Wow, we're moving slowly hier. Aber passt schon, ihr habt ja eh nichts Besseres zu tun, als uns zuzuhören. Ja. Ah. Beste Beschäftigung. Da droppt die Einschaltrate. Ja, also. Dann geh ich halt. Nein, komm, please stay. Linseneintopf, du hast schon gesagt, ich würde ihn auch nicht anders zubereiten. Allerdings, bei mir werden Seitenwürstel dazugehören. Ja. Ich klar, mag das, ich würde es auch kaufen, ich würde es nicht selber machen. Nicht sehr warm. Seidewurst. Genau. Und da kann man das, glaube ich, auch abhaken. Linseneintopf bei mir eine Stufe höher als beim beim Bena. Muss ich schon wieder was zensieren? Muss schon wieder zensieren. Jo, warum heißt Seidenwurst eigentlich Seidenwurst? Wisst ihr das als. Also ich weiß es nicht. Oh. Zahne. Ja, ich hab da was. Warte mal. Müssen wir das jetzt aus dem Ärmel. Aus der Nase. Wo zieht man sich das her? Aus beiden Sachen, oder? Aus irgendwas anderem. Ich meine, warum heißen Gitarren Seiten? Weil die auch aus Gedärm früher waren, ne? Nein, das stimmt nicht. Doch. Ist das so? Weil wir so ganz alt mittelalterlichen Lauten aus was wollen wir machen? Aus Nylon. Weiß ich nicht. Aus doch. Stahl? Nee. Nee. Nee. Doch, Stahl. Stahl gibt es ja schon lange. Also ich glaube, es könnte was mit dem Naturmaterial zu tun haben, dass die Seiten irgendwie eine Art von Bezeichnung für das Gedärm sind, in den das Ganze reingeht. Mhm. Okay. Ich weiß, steile These, ja. Es gibt ja bestimmt so Leute, die das jetzt hören und denken, ah, das werde ich euch sagen. Und dann schreibt ihr uns at wedontcare@pinksauce.de und ja, dann schauen wir mal. Hattest du auch diese Erkenntnis mit Kotflügel demnächst mal? Ja, ich hatte die Erkenntnis mit Kotflügel und die war richtig. Die war richtig, meine richtig. Ja, dass Kotflügel heißen, weil sie ja früher in der Kutsche tatsächlich den Kot von den Pferden quasi abgehalten haben, dass sie nicht in die Kutsche spritzt. Und es ist immer noch der gleiche Teil im Auto, heißt Kotflügel. Okay, krass, das ist das Teil, das häufig rostet. Ja, aber es ist ja Radkasten und ja, egal. Mhm. Ja. Okay. Gut, habe ich auch was gelernt. Linseneintopf. Gut. Okay, meine Nummer 2, Linsen mit Spätzle. Hui! Ich glaube, Linsen, aber Linsen sind halt auch einfach was so Geiles. Und da gibt es wieder zwei wesentliche Komponenten. Das sind einmal die Spätzle und einmal eben diese Linsen. Am Spätzle-Thema könnten wir uns jetzt eine halbe Stunde, glaube ich. Also, sag ich mal als Sonderfolge. Also, Spätzle sind natürlich deutlich besser, wenn man die selber macht. Schaben kann man drücken, kann man schön einfach den Teig selber machen. Ist dann deutlich geschmacksintensiver, so, ein schönes Ei drin im Teig. Wenn die schön aber man kann es auch einfach kaufen und kochen, es geht deutlich schneller, mache ich manchmal auch. Aber es gibt einfach keine wirklich guten Spätzle zu kaufen. Wie sind die in der Mensa? Das sind ja nicht selbst gemacht. Ich finde die okay. Also ich finde die einfach okay. Okay. Nicht weltbewegend, aber okay, weil die sind nicht verkocht, die kleben nicht so mega aneinander, die sind okay. Mhm. Aber die Hauptzutat des Gerichts sind ja eigentlich diese Linsen. Schwäbische Art sozusagen. Zwiebel und Knoblauch haben wir. Fangen wir an, Zwiebel, Knoblauch. Ich habe es mir aufgeschrieben, wichtig sind, dass man die richtigen Linsen kauft. Das sind die sogenannten Tellerlinsen, die braunen Tellerlinsen. Die kommen dann rein zu den Zwiebeln und Knoblauch. Man darf nicht mit Olivenöl arbeiten, es hat zu viel Geschmack. Da muss man mit einem neutralen Rapsöl arbeiten. Das gab es ja auch nicht früher, als die Schwabe das erfunden haben. Ja, und dann löscht man das ab, lässt man das im Wasser auch kochen. Da kommen auf jeden Fall einige Lorbeerblätter rein. Hm. Einige? Einige. Die geben ja Geschmack ab. Und also ursprünglich kommt da natürlich ein Stück Bauchspeck rein für den Geschmack. Manchmal hat man den nicht parat. Dann kann man cheaten und macht einfach ein bisschen Gemüsebrühe rein. Und man lässt einfach die Linsen kochen. Und darf sie nicht zu lang kochen lassen, dass die nicht zu früh schon matschig sind. Eventuell muss man ein bisschen Wasser abgießen, wenn man zu viel aufgegossen hat. Ich weiß, der Conny schreibt eine Mail. Ja. Ja, der Conny ist der Linsen-Fanatiker. Linsen-Spätzle. Ist gut, Profi. Ja. Können wir uns mal vielleicht austauschen. Ja, das wäre doch was für die Woche nach der Pink Sauce. Machen wir Linsen-Spätzle hier mit Conny. Oh, ja. Ich mag ja gar nicht, wenn der schon hier ist. Ja. Ja, dann, wenn die Linsen fertig sind, kommt für mich immer auf jeden Fall viel Senf rein, Pfeffer und dann zum Schluss Essig, mit Essig abschmecken. Ah, und dann habe ich noch den Tipp, damit es auch so schön cremig wird, also die Linsen und Spätzle dürfen ja nicht so rieselig sein. Also die Linsen, schlanzig meinst du? Die müssen schlanzig sein, die sollen nicht kriselig sein. Das noch alles eben. Nichts darf kriselig sein. Nichts auf dem Teller. Ja. Ever. Deshalb. Keiner, niemals. Deshalb braucht es eben noch diese Mehlschwitze. Das heißt, in Butter schwitzt man ein bisschen Mehl an und dann kippt man diesen Topf mit den Linsen, die man gekocht hat, in die Mehlschwitze rein. Das kann ganz. Das zischt am Anfang ganz kurz, dann muss man schnell rühren, dass es nicht anbrennt. Und dann hat man so eine cremige, so einen cremigen Linseneintopf, den man dann quasi auf die Spätzle drauf macht und dann schmeckt man das mit Essig ab und hat ein wunderbares Essen. Jo, geil. Ja, schmecken. Bin ich dabei. Ey, ich mach's ganz schnell. Platz 2, scharfe Asia-Suppe. Wir haben es schon besprochen, ich gebe weiter. Oh, und das war der Geil. Bei mir ist Platz 2, habe ich vorher gedacht, habe ich wieder was zu hoch gerankt oder nicht. Aber im Endeffekt sage ich, nee, war schon okay. Ich habe den Ingwer-Honig-Tofu mit den Sesamnudeln auf Platz 2. Ich weiß, es ist jetzt nicht die absolute Offenbarung, das in der Mensa zu essen. Aber wie schon vorher gesagt, wir dürfen ja gerne diese Dinge nehmen, die wir prinzipiell gut finden in der Mensa und sie vielleicht noch für unseren persönlichen Taste ein bisschen aufbessern. Und ich glaube, beim Ingwer-Honig-Tofu mit den Sesamnudeln würde ich das einfach mal ausprobieren. Einfach, weil ich da jetzt neugierig drauf bin, wie ich das selber irgendwie hinkriege. Vor allem, wie ich einen Ingwer-Honig-Tofu hinkriege, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht muss ich da tatsächlich ein bisschen man legt das schön Honig einlegen. Ja, einlegen, ja, schön, ja, Ingwer und Honig. Ja, dann und Sesam mal ausprobieren. Viel Sesam. Ja, aber das ist ja die Frage gewesen vorhin. Sind das Nudeln aus Sesam oder sind das Eiernudeln, wo Sesam drüber geht? Ich habe da in dem Essen noch nie Sesam gesehen. Ich habe schon genau hingeguckt, weil ich pick immer die Rosinen raus. Also ich habe das schon auseinandergenommen. Da sind Rosinen drin. Ja klar, da sind Rosinen drin. Würdest du die auch reinmachen? Ja, auf jeden Fall. Würdest du reinmachen? Magst du Rosinen? Ich mag Rosinen. In zwei und im Essen? Ja. Oh, ich habe auch schon Rosinen in Couscous reingemacht. Das ist auch sehr lecker. Ja, kann man machen. Das ist echt gut. Das schmeckt. Und ich würde den Sesam in Form von einer Tahinensoße vielleicht da noch ergänzen. Oha. Also weißt du, ich fand es immer sehr trocken. Hast du die Nudeln da und den Tofu? Ölig fand. Ja, die sind ein bisschen ölig, die gehen gut runter auch. Ja. Obwohl ich am vorher gesagt habe, muss man wenig kauen. Aber ist nicht so richtig Soße, der Schlanzen. Ja, vielleicht kriege ich da auch eine Soße hin, wer weiß. So ein bisschen mit so einem Tahin? Vielleicht mache ich das auch nie, vielleicht laber ich nur. Ja, wir machen das jetzt. Wir kochen hier. Aber wir haben jetzt 15 Gerichte, die können wir nie alle kochen. Ein paar Sachen davon. Also ja. Wir können ja noch aus unseren 15 Top 5, 5 Top 5, ja, ja, die stimmt, wir dann auch machen. Ja. Von denen eine heute schon gekocht und gegessen wurde, fehlen noch 4. Und dann macht die Mensa hoffentlich wieder auf. So, das ist die große Hoffnung. Knock on wood. Yes. Ja. Und jetzt nogge ich nochmal eine Note, weil das kommt. Der Platz 1. Okay, Platz 1. Die Kichererbsen-Polenta mit Ratatouille, dem Schafskäse und der Minze. Wow. Polenta habe ich schon oft versucht, so nachzukommen, wie die Mensa das macht, nur nie geschafft. Sau schwierig, deshalb gehe ich auch immer in die Mensa und esse das. Maisgrieß mit Gemüsebrühe und Kichererbsen, so würde ich das machen. Einfach zusammen ein bisschen kochen. Aber kriegst du die Polenta besser hin als die Mensa oder kriegt sie die Mensa besser hin? Die kriegt sie besser hin, ja. Ja? Als ich, ja, doch. Also auch geschmacklich. Meine schmeckt schon gut. Okay. Aber diese Kombination mit den Kichererbsen machen die irgendwie einfach gut. Ich weiß nicht. In Ratatouille hatten wir schon mit der Tomatensauce, hier haben wir jetzt einfach Aubergine. Ja, wie Zucchini. Geht es nochmal? Genau, beschreibt das nochmal. Das lasse ich jetzt aus. Italienische Kräuter, Olivenöl, ganz wichtig. Und mein Tipp wäre auf jeden Fall, nicht bei der Minze sparen. Das macht dieses Essen so besonders auch. Also ich meine, so eine pumpige Polenta und dann auch noch dieses schlonzige Ratatouille an sich. Brühe. Das, also es muss ein bisschen... Es muss dann, und dann noch ein bisschen dieser Schafskäse drüber geträufelt mit der Minze. Es gibt schon einen Kniff so. Und da sparen die an der Mensa auch. Das würde ich für meinen persönlichen Geschmack einfach nur ein bisschen ausweiten. Ja. Aber ja. Was ist dein Ratatouille-Gemüse? Ich weiß, es steht eigentlich fest, was Ratatouille-Gemüse ist, aber es wird, glaube ich, unterschiedlich ausgelegt. Was ist das? Sind es 3 Sachen, sind es 4 Sachen, sind es mehr? Also ich glaube, Also da kommen normalerweise echte Tomaten auch rein. Ja, auf jeden Fall. Dann Aubergine, Zucchini. Ja. Paprika. Große Paprika auch. Ja. Also dann in meiner dazu würde viel Paprika Zwiebel auch. Fehlen, also viel Zwiebel, dass man so richtige Zwiebelstreifen so hat drin hat. Auch dicke Stücken noch. Ja, das, ja. Ja, so Zwiebel halbieren und dann nur so runterschneiden. Aber ja. Ist das die Original? Das darf schon grob sein, das sind grobe Stücke. Die Original Ratatouille. Das ist die Frage. Das ist die Ach so. Frage. Ich glaube, das gibt unterschiedliche Definitionen. Ich glaube nicht, dass es da eine feste Definition gibt. Das ist halt irgendwie. Das ist ja, glaube ich, auch so ein arme Leute essen, wo Reste und so. Ja, so mache ich es eigentlich auch immer. Eigene Gemüse. Schön den Rest eintoppen. Geschichte. Aber muss gucken, wenn es Gemüsesorten sind, die nicht so zum Italienischen passen, wie zu Beispiel Karotte? Staudensellerie, würde ich da auf keinen Fall reinmachen. Ja, meine ich ja. Aber zum Beispiel Karotten zum Beispiel, willst du Karotten reinmachen? Nee, würde ich auch nicht reinmachen. Nee. Aber ich würde auch, nicht Süßkartoffel reinmachen. Zum Beispiel. Nee. Ja, das ist ein Konsistenzding, oder? Weil so ein Ratatouille muss im Mund ja keinen Widerstand geben, oder? Und so eine Karotte gibt ja schon immer auch... Ich finde, knackig als. Ist tatsächlich auch eine interessante Frage. Also, ich habe auch letztens schon ein Jahr her oder vielleicht sogar noch mehr, ein Ratatouille gegessen, das richtig geknackt hat, fast schon beim Essen. Okay. Das war too much. Aber so ganz weich, das kann ich auch nicht sein. Also, das ist wieder. Nee, mache ich auch nicht. Aber ich bin ja. Ja. Al dente auch beim Gemüse. Ja. Tendenziell ist das Ratatouille am nächsten Tag auch besser als am Tag, wo man es kocht. Da stimme ich weil zu. Es zieht nicht bei der Pizza und nicht bei der Lasagne. Und beim Knoblauch darf man da auch nicht sparen. Naja, aber schon, ja, schön Knoblauch, ja. Ja. Yes. Gut, dann würde ich sagen, mache ich meine Nummer 1. Es ist der gebackene marinierte Feta-Käse im Pergamentmantel. Ist das nicht so schwierig? Nein, Felix, ne? Nein. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo kriege ich den Pergamentmantel her? Ja, Pergament ist nicht selten, was gut. Ist richtig, man muss das schön importieren lassen. Ja. Nee, es ist ganz einfach, ihr holt euch einfach so einen Feta, ganz klassisch, 200 Gramm aus dem Supermarkt, holt euch auf keinen Fall Hirtenkäse, das ist nämlich richtiger Quatsch. Holt euch wo Feta draufsteht. Hirtenkäse schmeckt scheiße. Ist billiger, aber schmeckt scheiße. Der Unterschied ist, Hirtenkäse ist aus Kuhmilch und Feta ist aus Schafs- und Ziegenmilch. Ja, muss mal gucken. Ja. Das wollt ihr auf jeden Fall gucken, dass da Feta draufsteht, nicht Hirtenkäse. Dann packt ihr den aus, haut den in... Backpapier rein und dann kommen da einfach Zwiebeln drauf, Knoblauch drauf, Kräuter der Provence drauf, ordentlich, da kann man richtig draufhauen. Dann wird es schön oben zusammengefaltet und dann zu einem Knoten gedreht, dann umgeknickt und dann umgedreht auf den Knoten draufgelegt. Du hast es auch gerne, grillst du das auch gerne, gell? Das grill ich auch ab und zu gerne, aber das ist schwieriger, weil dann muss man Alufolie nehmen. Und das finde ich, das ist nicht geil, weil dann schmeckt der Feta ein bisschen nach Alufolie, finde ich. Und an der Alufolie klebt es, da backt es unten so an. Und ich weiß nicht. Und man sagt ja auch, Alufolie soll man eigentlich nicht zum Kochen verwenden, weil es energietechnisch total Quatsch ist und gesundheitlich auch nicht so geil. Also mach's mit Backpapier, funktioniert genauso gut, bleibt dicht. Den warmen Gemüsesalat, der dabei ist, könnt ihr euch schenken. Der schmeckt nicht geil, lasst den einfach weg. Macht euch. Macht doch die Hälfte des Was macht. Holt euch da einfach ein Fladenbrot dazu, ein großes, und dann wird 200 Gramm Feta mit. Sehr viel Zwiebeln einfach reinmachen, dann habt ihr da schon so ein bisschen was noch. Ach ja, ganz wichtig ist auch Zitrone natürlich immer reinmachen in den Feta und Olivenöl drüber. Ganz viel. Und dann könnt ihr da schön das Olivenöl-Zitronen-Gemisch mit den Zwiebeln raustunken. Da habt ihr eine gute Soße drin, habt den guten Feta, 200 Gramm Feta, dass er da locker satt. Geil. Okay. Ja, mein Nummer 1. Okay. So klingt das auch geil, ja? Ja, aber ohne den warmen Blattsalat. Ohne den Salat, weiß nicht. Das ist einfach nur Käse mit Zwiebeln und Brot. Ja, ist doch geil. Okay. Klar. Back to basic. Ja, okay. Reduktionsküche. Gut. Da schieße ich jetzt aber ordentlich übers Ziel hinaus mit meiner Nummer 1. Und zwar die Halloumi Bowl. Oh! Ja, ich meine, ich mag ja die Falafel Quinoa Bowl persönlich noch einen Ticken mehr, Stichwort Super Bowl. Aber. Die Halloumi Bowl traue ich mir jetzt mal eher zu. Weil so ein Falafel, ja gut, die kann man auch kaufen, aber das ist nicht geil. Die sind in der Mensa schon mittlerweile sehr gut. Aber so Halloumi anbraten, das glaube ich, kriege ich noch hin. Bisschen Couscous kochen, kriege ich auch hin. Oliven rein, so rote Zwiebeln irgendwie ein bisschen geil anmachen, anbraten, kriege ich auch hin. Was ist noch drin? Die Dips, zwei verschiedene Dips muss ich herstellen. Beluga-Linsen. Ja gut, diese Pink Sauce hast du ja jetzt gesagt. Das ist keine Pink Sauce. Ja, aber schon, ich will es einfach nehmen. Ich muss gerade kurz aufs Bild gucken, Paprika ist drin, genau. Und Oliven, grüne. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, Gurke ist auch noch ein bisschen Gurken. Ja, ja, dieses Schwarzkümmelzeug. Ja, super. Krieg ich alles hin. Also ich bin ja eher der Meinung, eine Bowl ist nichts für zu Hause, weil es ist zu viel Aufwand. Man muss so viele verschiedene Sachen machen. Weißt, du musst zwei Dips machen. Ja. Du musst hier Beluga-Linsen kochen. Hier dies, das und das machen. Du musst so viel zu Hause haben. Eine Bowl ist ein klassisches Mensa-Essen. Ja. Gut, das ist dann halt, weiß ich nicht, was für ein Hochzeitstag oder so. Genau, weiß ja. Hashtag Bowl also für Wochenangebot, genau, bitte. Kannst du eine Alumni-Bowl zum Hochzeitstag kredenzen. Wenn die Mensa zuhört, was will ich machen? Ja, kannst ja nicht werden vorbestellen und so. Ja. Schwierig. Weil dann nicht. Also ja, das habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt mal, also wenn jetzt mal richtig freaky drauf bin, gell? Freaky Friday. Der Quarantäne Koller überhand nimmt, so, dann. Ja, dann kann man das mal, dann kann man dann richtig schön. Dann koche ich mir einfach mit Bowl. 50 Dips und 30 genau. Sachen machen, ja. Ja, 50 Gramm von allem. Ja, geil. Und fertig ist. Geil. Lecker. Ja, Leute, ich glaube, jetzt habt ihr auf jeden Fall genug Inspiration, um euch selbst mit Mensa-Essen zu versorgen. Wahrscheinlich jetzt ganz viel Hunger bekommen. So, ah, ich bin auch ein Boy. Ich weiß, die pennen doch alle schon. No. Ja. Ja, besser wär's, ne? Besser wär's, ja, Leute. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir haben extrem lange heute gemacht. Oh. Wie lange hat es gedauert? Fast eine Stunde sind wir jetzt schon. Echt jetzt? Am Schwätze, klar. Echt? Ja, gut, also, wenn ihr durchgehandelt habt, Respekt an euch. Kocht euch was nach und betet mit uns, dass die Mensa bald wieder aufhört. Ja, das wäre schon sehr wichtig. Ja. Hail to the Mensa. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Dann sage ich tschüss. Ciao. Oh, was für ein epischer Schluss. Ade, tschüssle.